Dimitri aber war damals nicht bei ihm. Am anderen Tage höre ich, dass Aljona Iwanowna und ihre Schwester Lisaweta mit einem Beil erschlagen worden sind. Ich habe sie gekannt. Und da kamen mir denn Zweifel wegen der Ohrringe, denn ich wusste doch, dass die Verstorbene Geld gegen Pfänder auslegt. Ich ging also hinüber und begann nun vorsichtig und sachte, so auf eigene Faust herumzuhorchen, und zuallererst frug ich, ob Nikolai da ist. Dimitri aber erzählte mir, dass Nikolai auf einer Sauftour war. Er ist bei Tagesanbruch betrunken nach Hause gekommen, vielleicht so 10 Minuten dageblieben und dann wieder fortgegangen. Dimitri hatte ihn danach nicht mehr gesehen und beendete die Arbeit allein. Sie arbeiteten aber im 2. Stock desselben Hauses, in dem die Ermordeten wohnten, im gleichen Treppenhaus. Als ich dies gehört hatte, sagte ich zu keinem Menschen etwas davon, berichtete Duschkin. Ich versuchte aber, alles über die Ermordeten in Erfahrung zu bringen und bin mit denselben Zweifeln nach Haus zurückgekehrt. Heute Morgen um gegen 8 Uhr, das heißt am 3. Tage, verstehst du, sehe ich Nikolai hereinkommen, nicht nüchtern, aber auch nicht ganz betrunken, so dass er ganz gut ausgehorcht werden konnte. Er setzt sich auf eine Bank und schweigt. Außer ihm war in der Kneipe zu der Zeit noch ein Fremder. Auf einer Bank schlief ein anderer, ein Bekannter von mir. Auch die 2 Laufjungs waren zur Stelle. »Hast du Dimitri gesehen?« fragte ich ihn. »Nein«, sagte er, »ich habe ihn nicht gesehen.« »Und warst auch nicht bei ihm?« »Nein«, sagte er, »seit vorgestern war ich nicht bei ihm.« »Und wo hast du die Nacht geschlafen?« »Bei Landsleuten im Pesquiviertel.« »Und woher«, frug ich ihn, »hast du die Ohrringe gekriegt?« »Ich habe sie auf dem Trottoir gefunden.« Und er sagt es so, wie wenn es nicht wahr ist und ohne mich anzublicken. »Hast du auch gehört«, frug ich ihn, »dass dies und dies«, und erzählte ihm nun die Geschichte, »was am selben Abend und zur selben Stunde an jener Treppe geschehen ist?« »Nein«, sagt er, »ich habe nichts davon gehört.« Er hörte sich aber mit weit aufgerissenen Augen an, was ich ihm erzählte, und wurde auf einmal weiß wie Kalk. Ich erzählte weiter, aber siehe da, er nimmt seine Mütze und will aufstehen. Da wollte ich ihn festhalten und sagte, »Wart noch ein wenig, Nikolai. Willst du nicht eins trinken?« Ich gab aber einem der Jungs ein Zeichen, dass er die Tür zuhalten soll, und kam selber hinter dem Ladentisch hervor. Er aber springt auf, stürzt auf die Straße und läuft um die Ecke. Weg war er. Da hatte ich keine Zweifel mehr, weil es doch klar ist. Es ist sein Werk, sein Verbrechen.